Ich würde gern für die trommeln, die der Jacobetti-Film verteufelt. Ich würde gerne fragen, für die, die noch nicht sprechen können, warum fuhr Lücke gerade jetzt nach Südafrika? Ist doch klar, Fremdarbeiterprobleme. In Kruppstadt südlich von Johannesburg versteht mich keine Sau. Könnten die sich artikulieren, würden die uns nie gestatten, dass wir Kulturlinken uns mit ihnen solidarisieren? Aus weiter Ferne grüßt Volker von Törne. Dass Gott es mir verzeih, wenn ich um Hilfe schrei, vor so viel Dummheit hier, drauf trinke ich mein Bier. Dass Gott es gütig wende, der ganze Spuk verschwende, samt Kisi, Schmidt und Abs, drauf trinke ich meinen Schnaps. Dass Gott es richtig mache, als Christ in eigener Sache, die Kleinen groß, die Großen klein, drauf trinke ich meinen Wein. Abendmahl, das lasse ich sein.